Lektion 1, Hörtext 2. Natürlich finde ich Mode interessant. Also im Anzug habe ich dich bis jetzt ja selten gesehen, eigentlich nur bei deiner Hochzeit. Ja, das stimmt. Ich trage lieber sportliche Sachen. Anzüge sind nichts für mich, die sind mir zu unbequem. Dazu muss man ja auch immer noch ein Hemd mit Krawatte tragen. Nee, das muss nicht sein. Tja, das musst du ja auch nicht unbedingt. Du kannst ja jeden Tag in Jeans zur Arbeit gehen, wenn du willst. Das ist ja bei deinem Job nicht so wichtig. Naja, so stimmt das ja auch nicht. Es gibt schon Gelegenheiten, zum Beispiel bei Einladungen oder bei Konferenzen, da muss ich mir auch etwas Besseres anziehen. Eine gute Hose, ein Hemd mit Pullover oder auch mal einen Anzug mit Krawatte. Aber sonst, da hast du schon recht, sonst ziehe ich meistens Jeans an. Egal, ob im Büro oder in der Freizeit. Ganz im Gegensatz zu dir, du bist ja immer schick angezogen. Na, jetzt übertreibst du aber. Aber sicher, bei dir stimmt doch immer alles. Schau dich doch an. Der Lippenstift passt zum Nagellack und zur Bluse und die Handtasche zu den Schuhen und zum Gürtel. Du siehst immer aus wie so ein Mannequin aus einer Modezeitschrift. Mannequin, das ist doch Quatsch. Gut, wenn ich zur Arbeit gehe, ziehe ich schon schicke Sachen an. Ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man viel mit Menschen zu tun hat. Aber wenn ich nur mal schnell einkaufen gehe oder mit meinen Kindern auf den Spielplatz, dann trage ich meistens auch nur Jeans und Pullover und auch nicht immer Make-up. Aber Mode, das ist dir doch schon sehr wichtig. Du liest doch dauernd diese Zeitschriften, diese Anneliese oder Hannelore oder wie die heißt. Annette, nur die Annette. Und die ist wirklich gut. Vor allem die Kochrezepte. Ach so, die Kochrezepte. Nein, natürlich finde ich Mode interessant. Ich informiere mich schon darüber, was gerade modern ist. Aber ich kaufe nicht alles, nur weil es gerade Mode ist. Zum Beispiel Bermuda-Shorts, die finde ich schrecklich. Die würde ich nie anziehen. Ich meine, dass der Stil der Kleidung zu mir passen muss. Und ich kaufe gerne Sachen, die ich lange anziehen kann, nicht nur für einen Sommer. Und die dürfen dann auch teuer sein. Wichtig ist doch vor allem, dass ich mich wohlfühle. Und dass die Farbe stimmt. Möglichst pink, notfalls auch rot. Immer auffällige, kräftige Farben, damit man dich nicht übersehen kann. Tja, das stimmt schon. Meistens trage ich helle Sachen. Aber schwarz mag ich auch gern. Das ist prima. Das kann man mit allem kombinieren, zum Beispiel mit... Mit pink, jawohl. Sag mal, mir fällt auf, dass du auch die Haare immer verschieden trägst. Ist denn auch wichtig, dass die Frisur zur Kleidung passt?